Das Eisenstück war des Gewichtes wegen hinzugefügt, damit die Alte wenigstens nicht sofort erriet, dass das Versatzobjekt nur aus Holz sei. Dies alles war von ihm bis zur gegebenen Zeit unter dem Divan verwahrt worden. Kaum aber hatte er das Päckchen hervorgeholt, als er plötzlich jemand auf dem Hofe rufen hörte: »Die Uhr geht schon gleich auf 7!« »Schon gleich auf 7. Mein Gott!« Er stürzte zur Tür, lauschte einen Augenblick, nahm seinen Hut und begann die 13 Stufen vorsichtig, leise wie eine Katze hinabzuschleichen. Das Wichtigste stand ihm noch bevor, das Beil aus der Küche zu holen. Dass das Werk mit einem Beil vollbracht werden sollte, hatte er schon vor langer Zeit beschlossen. Er besaß wohl noch ein zusammenlegbares Taschenmesser, aber er mochte sich nicht auf das Messer und am wenigsten auf seine Kraft verlassen. Darum hatte er sich endgültig für das Beil entschieden. Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch eine Eigentümlichkeit von ihm bei besagten endgültigen Entscheidungen, die er in dieser Sache schon getroffen hatte, erwähnen. Sie hatten alle eine besondere Eigenschaft. Je endgültiger sie wurden, desto abscheulicher und dümmer erschienen sie ihm selbst. Trotz des qualvollen inneren Kampfes, den er führte, konnte er doch die ganze Zeit über keinen Augenblick an die Durchführbarkeit seiner Pläne glauben. Und wenn es so gekommen wäre, dass er wirklich alles bis zum letzten Punkt durchdacht, alles endgültig festgelegt hätte und nichts mehr ungewiss verblieben wäre, dann hätte er sich wahrscheinlich sofort vom ganzen Plan losgesagt, als eine Sinnlosigkeit, Ungeheuerlichkeit, Unmöglichkeit. Jetzt aber stand es so, dass es noch eine ungeheure Menge von ungelösten Fragen und Zweifeln gab. Was nun zum Beispiel die Frage betraf, woher er sich ein Beil verschaffen sollte, so beunruhigte ihn diese Kleinigkeit überhaupt nicht, denn nichts war leichter als das. Die Sache war nämlich die, dass Nastassja öfters, besonders aber gegen Abend, nicht zu Hause war. Entweder lief sie zu den Nachbarn oder in einen Laden, die Küchentür aber ließ sie immer offen stehen. Und eben deshalb wurde sie von der Wirtin immer wieder gescholten. Also musste man nur leise zur rechten Zeit in die Küche gehen und das Beil herausholen, um es nach einer Stunde, wenn alles vorüber war, wieder an seinen Platz zu legen. Aber auch hier tauchten Zweifel auf.